Der Tod ist das Einfache. Sterben kann ein Idiot. Cold and grey, to the far side of town, where the thin men stalk the streets while the signs die underground. Day after day, they tell me I can go, they tell me I can blow, to the far side of town, where it's pointless to be high, 'cause it's such a long way down. So I tell them that I can fly, I will scream, I will break my arm, I will do me harm. Here I stand, foot in hand, talking to my wall. I'm not quite right at all, am I? Don't set me free, I'm as heavy as could be. Just my librium and me, and my EST makes three. 'Cause I'd rather stay here with all the madmen than perish with the sad men. Yeah. Quartett. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend, herzlich willkommen beim Sprechfunk, der heute eher ein Hörfunk ist, eine Spezialsprechfunksendung am 9. Januar 1996. Heiner Müller wäre heute 67 Jahre alt geworden. Er ist vor 10 Tagen etwa verstorben. Eine Tatsache, die mir sehr wichtig war, und ich freue mich eigentlich auch darüber, dass man auf Fritz so eine Art Sendungen machen kann, die ja schon fast ans Kulturradio grenzen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde O-Ton Müller gehört, unterbrochen von unterschiedlichen Musiken. Die letzte Musik war David Bowie or the Madman, eine Musik, von der verbrieft ist, dass Heiner Müller sie selber sehr gern mochte und sie sich angeblich als Platte von seiner ersten Amerikareise 1975 mitgebracht hat. Ein alter Mann mit Sinn für prima Musik. Ich habe überlegt, ob man die ganze Zeit O-Ton Müller und Musik, O-Ton Müller und Musik machen kann. Ich denke, dass man das nicht machen kann, habe dann überlegt, wäre schon toll, wenn man sich jemals ins Studio laden würde, mit dem man darüber reden kann. Und mir gegenüber sitzt jetzt Peter Wawrzynek. Hi. Hi. Hi. Hi. Selber Schriftsteller, selber Dichter. Jemand, der Heiner Müller schon mal einen nackten Arsch gezeigt hat, wenn ich mich recht erinnere. Das ist alles, das sind alles Enten. Das ist, mein Lieber, dann sind das aber Enten, die du selber gerne erzählst. Ja, ich erzähle das dann weiter, klar, weil das ist eine gute Ente, ne? Dann erzähl mal. Mit der richtigen Flugrichtung. Und ich will das auch gar nicht weiter aufklären. Es war bloß irgendein schönes Ambiente. Es war ein japanisches Speiserestaurant. Und die Gastgeberin hatte ein... Tief im Westen, nehme ich an. Tief im Westen, in Frankfurt der am Main. Der Anlass war wahrscheinlich eine Literaturveranstaltung. Ach, der Anlass war einfach so, einfach zu besoffen. Und es gab nicht genug Milch an der japanischen Bar. Und es gab da irgendwie noch irgendwelche Probleme. Das war ja hier auch schon angesprochen worden, dass ich irgendwie noch gedrängt habe, dass nicht zu viele Empfänge von ihm mitgestaltet werden sollen, von Heiner Müller, sondern an den Schreibtisch zurückkehren und den Text endlich schreiben, den er immer mal vorhatte. Und zwar dieses wunderbare Kneipenbild, wo Hitler dann den Abwasch machen muss und Stalin und Lenin dann irgendwie die Gastwirtschaft dann am Laufen halten. Und dazu ist es ja leider nicht gekommen, man weiß es auch nicht. Man weiß da überhaupt nichts, ob er es vielleicht noch gemacht hat vom Krankenbett her. Aber das ist auch alles nicht mein Problem. Es war nur irgendwie so eine aufgeladene Situation. Und dieser Heiner Müller hatte einfach die Sache gut im Griff, indem er gesagt hatte, also ich chauffiere dich nicht so. Guck lieber, wie schön das hier alles angerichtet ist. Und daraufhin hast du dann angeblich die Hosen runtergelassen? Nein, das war nur, die Frage war nur mal so gestellt worden, soll ich etwa vor dir die Hose runterlassen? Und du weißt ganz genau, das greifen dann irgendwelche Leute ganz anders auf. Wann hast du Müller kennengelernt? Seit wann schreibst du selbst? Also Müller habe ich kennengelernt, da war dieser 25-jährige Geburtstag von Didi Dada Schulze, so wurde der genannt, der war ein Punk-Lyriker und in die Pedulia gekommen und Volker Braun, Christa Wolf, ich glaube... Franz Fühmann und Heiner Müller und mehrere Leute kämpfen darum, dass der nicht unter den Aspekt der Asozialität irgendwie eingeknastet wird. Und da war, glaube ich, dann die Frage bloß noch, entweder der geht in den Westen oder er wird hier eingeknastet. Und da hat, glaube ich, Heiner Müller dann irgendwie gesagt, dass er dann dafür ist, dass er rausgeht. Und der hatte damals in der Lottumstraße seinen 25. Geburtstag, war also sehr frisch und sehr jung und sehr bekannt. Also, und ich war gerade frisch in Berlin und überhaupt noch nicht bekannt. Und da war ich natürlich schon sehr neidisch. Und dann sind wir hingegangen und da saß dann auch noch Heiner Müller rum. Und da ich kannte eigentlich nur Adolf Endler. Ne? Und Endler hatte mich dann mitgenommen und mir dann mehr oder weniger die Leute alle vorgestellt, von denen ich schon gehört hatte. Aber das war ja in Berlin immer überraschend, dass du die Leute dann wirklich auch getroffen hast. Die ganze ist 10, 15 Jahre her. Bestimmt, bestimmt. Heute verklärt sich das ja alles. War Müller damals schon ein Mythos für dich? Müller war durch zwei Freunde für mich sowas, wenn man es Mythos nennen will, dann akzeptiere ich das. Aber Müller war damals eigentlich für mich so ein Bildhauer, der eigentlich kloppt, ne? Texte kloppt. Also Worte stalagmitenähnlich hinsetzte und das war für mich A, zu proletarisch, so war meine Empfindung, und das andere war, dass das eine Faszination hatte, also gedrängt hat. Ne? Hast du selber ja nicht gerade das, was man den Feingeist nennt. Nee, überhaupt nicht. Ich war damals überhaupt ganz plump und trivial und sehr verquatscht und ohne eine Wegrichtung und Heiner Müller ist für mich da auch nicht die Wegrichtung geworden, sondern eher dieser Adolf Endler mit den Verschachtelungen, mit den zig Andeutungen und diese Vierfachandeutung. Das war bei Müller ja nie angedeutet, das war ja immer kräftig, so habe ich es damals empfunden. Und das ist, wie gesagt, 15 Jahre her, also da kann ich mich irgendwie nicht schämen, dass ich das damals so gesehen habe. Muss man Müller kennen? Als Menschen ja, weil das ist ungefähr, wie man hätte auch Franz Fühmann kennen sollen. Das ist überhaupt eine Ebene zwischen den beiden. Franz Fühmann, der hatte nur, wie gesagt, diesen Krankenhausaufenthalt und es war eine größere Vorbereitungszeit, dass man wusste, der wird sich demnächst verabschieden von dieser Welt. Aber das Gefühl ist ungefähr das gleiche jetzt mit Heiner Müller wie damals Franz Fühmann, ne? Obwohl ganz unterschiedliche Ausgangspositionen waren, was deren beide Tode angeht, ne? Als Menschen hat man ja kaum noch Gelegenheit, Heiner Müller noch kennenzulernen. Also vielleicht in Höhe. Ja, na, wenn man, sagen wir mal, diese Texte vermenschlicht oder sowas, was sicher schwierig ist, dann kann man sicher den Menschen und die Wärme von denen von Heiner Müller immer noch spüren, ne? Aber das ist dann immer irgendwas, was mit einer unheimlichen Trauer verbunden ist. Weil das ist dann von der Art Verlust, die wirklich zählbar sind. Also wenn man scherzhaft mal sagen würde, das ist ausrechenbar bis 3 Komma Stellen hinterm Komma oder 3 Stellen hinterm Komma, das klar. Gibt es einen Text für dich von Heiner Müller, der dir besonders wichtig ist? Ja, mein Lieblingstext ist immer noch dieses, ich kann es gar nicht aufsagen, aber die Quintessenz ist so ungefähr wie, ach, das ist ja kein Herz, das ist ja ein Ziegelstein. Und blutig ist das auch noch und liegt da unten so am Boden rum. Und er sagt dann irgendwie, also in diesem Gedicht, aber es schlägt nur für Sie, Madame. Hast du dir je eine Waffe gewünscht, um all die Dummheit zu vernichten, die uns umgibt? War, was sie sagte, als sie aus dem Nebel stieg? Was ich sah, war ein Raum voller Idioten, die zu jedem Müll tanzen, den sie hören. Also nahm ich einen Schluck und schwieg. Dieser Raum hat 4 Türen, aber keine ist ein Ausgang, flüsterte sie. Eine ist verschlossen, eine führt zu Richard Nixon, eine führt zu Doris Day und eine ist gemein. Göttliche Gefühl in einer Schüssellinie zu stehen, in einer Schüssellinie zu stehen. Hast du das aus Büchern und Filmen gelernt, mich so anzusehen, als ob es mich nicht gibt, war die Frage, die sie stellte, mit der ich alleine blieb. Aber alles, was ich sah, waren Comicfiguren, blöder als Dalis, geschmolzene Uhr. Also nahm ich einen Zug und schwieg. Doch ich kenne die Welt. Ich kriege Briefe von ihr. Ich kenne die Welt. Und sie bleibt hier mit dem plötzlichen Gefühl in einer Schusslinie zu stehen. In einer Schusslinie. Kennst du, was das ist? Aus ein Ort, ein Tisch, ein Stuhl. Nein. Erkennst du, was das ist? Ein Haus, ein Auto, ein Tisch, ein Stuhl. Nein. Es ist nur ein Satz im Tagebuch eines Fremden. Steht auf T-Shirts, an Zellenwänden und auf Händen. letzten Woche, seitdem bekannt wurde, dass Heiner Müller gestorben ist, liefen ja im Berliner Ensemble Lesungen von Schauspielern. Da wurde wahrscheinlich das Gesamtwerk von Müller laut vorgelesen. Ich war ein oder zweimal da, und was mich am allermeisten beeindruckt hat, war eigentlich nicht, wenn Schauspieler da irgendwelche Texte rezitiert haben, weil die fangen dann immer sofort an zu müllern, trauen sich nicht zu spielen oder schaffen es nicht oder können es nicht, weil der Anlass nicht gegeben ist, sondern versuchen dann immer den hohen, etwas monotonen von Müller zu imitieren. Das war immer ein bisschen langweilig. Die schönsten Passagen waren eigentlich, wenn sie Interviews gelesen haben. Und da habe ich dann die Idee gehabt, weil ja der Vorrat an Originalton Müller auch relativ begrenzt ist, inzwischen aber 5, 6, 7 Interviewbände mit ihm gibt, Peter Wawerzinek hier nicht nur zum Quatschen einzuladen, sondern ihn zu bitten, auch Interviewpassagen mit Müller selbst zu lesen, also Passagen, in denen er schon was Wesentliches von sich selbst erzählt, von seiner Literatur erzählt, aber in denen auch klar war, wie er sich zu Leuten verhalten hat. Die meisten Interviews, die es mit ihm gibt, werden ja von professionellen Interviewern gemacht, so dass ich mich dann auf ein Gespräch beschränkt habe. Das heißt, ich bin ein Neger. Neger ist in einer Darmstädter Verlagsbuchhandlung, glaube ich, irgendwo erschienen. Und das ist ein Gespräch, da hat er sich anlässlich der Büchnerpreisverleihung, den er da gekriegt hat, für den er 30.000 Mark bekommen hat, hat er sich dann in eine Buchhandlung gesetzt, seinen Büchnerpreisrede nochmal vorlesen und dann sich immer unterbrechen lassen von Leuten, die gefragt haben, was bedeutet das denn? Und es war ein angenehmes, unprätentiöses Gespräch. Müller hat einfach gequatscht und die Leute haben Fragen gestellt, ohne vielleicht überhaupt eine Ahnung zu haben, wer Heiner Müller ist, oder ohne Texte von ihm gelesen zu haben. Eine Frage habe ich aber vorher an dich doch noch. Wir wollen ja ein bisschen quatschen, wollen wir auch vorlesen, sollst du und kannst du gleich. Du hast gesagt, man hätte Müller als Menschen kennen müssen. Warum? Naja, das ist jetzt auch ein bisschen so dahergesagt, aber ich meine das schon richtig. Also es gibt irgendwie diese große Figur Müller und diesen großen Helfer. Und es gibt einen Haufen Leute, die gemüllert haben. Und es gibt einen Haufen andere Leute, die in die Nähe von Müller kommen wollten, um Unterstützung von ihm zu kriegen. Ne? Und diese Sachen habe ich alle abgezogen, wenn ich das jetzt sage. Ne? Es war für mich jetzt wirklich echt nur ganz, wenn man sagen will, wichtig. Also nur zu sagen, dass das Überraschende an ihm wirklich das war. Dieses ruhige Zuhören. Der konnte ja unheimlich lange zuhören und dann fast nichts dazu zu sagen, als wie nur zu beschwichtigen. Und das hat einen großen Eindruck in mir hinterlassen. Ne? Und das finde ich eine ganz menschliche Komponente, die also ganz selten ist bei Leuten, die, das muss man ja auch immer noch bedenken, der hat ja dann auch großartigen Erfolg gehabt. Ne? Und das findest du da selten bei Leuten mit solch einem weltlichen, naja, da fällt mir eins, zum Beispiel sein 60. Geburtstag, ne? Das macht es vielleicht klar. Da sitzen wir alle so zusammen, der Bader, der Friedrich und so ein paar. Und da ist so ein Kaffeeautomat hingestellt. Und keiner weiß, wie das funktioniert, weil das jetzt gerade die Maueröffnung war. Und es kommen mehrere Leute, die einfach diesen Kaffeeautomat nicht bedienen können. Und gehen dann wieder mit ihren leeren Tassen wieder weg. Und Müller quatschte da irgendwie. Das ist bestimmt auch schon wieder eine Legende, aber ist egal. Müller quatscht da rum und macht irgendwas an diesem Ding, drückt irgendwo drauf und es kommt Kaffee raus. Ne? Und ein Freund von mir, der war völlig baff und sagte, Müller ist wahrscheinlich doch ein Weltbürger. Ne? Und das, ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt sagen wollte, aber das war damals zum 60. so ein Eindruck. Ja, nun kann man ja überall lesen, dass Müller eigentlich schon 89 tot war. Mit dem Ende der DDR war Müller tot. Das ist so eine verbreitete These, die man jetzt in den Nachrufen überall lesen kann. Umgekehrt ist ja wirklich die Frage, welche Bedeutung hattet, dass Müller jetzt gestorben ist? Hattet was mit DDR zu tun für dich? Tja. Also ich habe schon mehrere Tode erlebt, die also zeitgleich mit irgendwas anderem liefen. Und da will man dann immer gleich einen Mythos draus machen oder so. Aber ich, also zum Beispiel ein Freund von mir, Matthias Baderholz, ist in der Nacht gestorben, als die DDR-Mark weg war und die Westmark eingeführt wurde. Ich weiß das nicht. Ich glaube da eher, so wie er es auch vorhin schon gesagt hat, das war mehr oder weniger doch ein Zufall, aber ein ganz zu erwartender Zufall. Gut, dann würde ich dich jetzt bitten, aus dieser Diskussion, die ich vorhin erklärt habe, das Gespräch fand ungefähr 85 oder 86. Ja, das ist immer ganz wichtig. Also das ist der Verlag, der Georg Büchner Buchhandlung. Also ich weiß ja nicht, ob die ja zuhören, aber für so Verlage ist das immer wichtig, dass der Titel immer genannt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon in den Bereich der Schleichwerbung fällt, aber das muss man sagen, das ist eine extra Anfertigung zu dem Büchnerpreis. Ne? Und dann irgendwie gesagt, wie du schon angedeutet hast, da kommen dann immer so Fragen, die ihr auch gewollt habt. Also, ich fange jetzt einfach an. Das heißt hier D und HM. HM ist Müller, wer D ist, weiß ich nicht. Vielleicht du. Ich habe da eine Frage zu den vielen Fragen, die jetzt aufgetaucht sind. Mir kommt das ein bisschen seltsam vor, so eine Büchner-Preisrede. Das erscheint mir zumindest so ein bisschen was für Bildungsbürger. Wie so ein kaltes Buffet, wo sie ihre Wissenshäppchen rauspicken können. Da war was von Kleist drin, da wurde auf Brecht angespielt und hier wieder was von Rosa Luxemburg. Wie sehen Sie das? Ja, das ist völlig richtig, aber ich würde es anders sehen. Ich würde es sehen als eine Flaschenpost. Ich kann nur noch Texte herstellen für Flaschenpost, die ich in eine Flasche stecke. Und dann werfe ich die Flasche ins Wasser mit der Hoffnung, dass sie irgendwann aufgefischt wird, ob von einem Marsmenschen oder von einem Puerto Ricaner oder was immer. Und der versucht dann, aus diesem Text in dieser Flasche Informationen zu beziehen, die er vielleicht verwenden kann für sein Leben. Aber das würde doch auch funktionieren, wenn Sie Bilder malen würden, denn Bilder sind in allen Sprachen praktisch verständlich, während ein komplizierter literarischer Text in deutscher Sprache nicht allgemein verstanden wird. Das hat auf der einen Seite Klassengründe und auf der anderen Seite Nationalitätengründe. Also die Sprache an sich ist ja ein Medium, wie man es sich verschlüsselter nicht vorstellen kann. Ja, auch Adorno hat was von Flaschenpost geredet. Heiner Müller, Also ich würde da gerne noch eine Frage anschließen. Es gibt ja in Ihrem Text Bezüge zu Kafka, Bezüge zu Stalingrad, historische, kunstgeschichtliche, zeitgenössische und so weiter. Zwei Fragen. Besteht da nicht zum einen die Gefahr, dass der Text sich sozusagen zerfasert, dass die Flasche zerspringt von innen her, dadurch, dass jeder Satz im Grunde so aufgeladen ist an Beziehungen? Ja, also erstmal ganz unseriös, es sind ja keine Glasflaschen mehr, in die man diese Nachrichten steckt. Es sind ja Plastikflaschen, ja, und die platzen ja nicht so schnell. D, ja, aber das wird ja auch wieder geändert. Heiner Müller, ja, aber das ist nicht mein Problem. Fitan nos meus olhos, lágrimas sentidas. Somente em saber que eu te perdi por toda a vida, nem ajoelhado te darei perdão, só porque você magoou meu coração. Desde o dia em que partiste, a saudade rolou em meu peito. Eu já procurei alguém, mas não há jeito. Coração, o que é que esperas desse amor tão desleal? Não tá vendo, coração, que ela partiu causando tanto mal? Ya, daí, ô, daí, ê, daí, ya, ê, daí, ê. Daya, daye, daya, dará, darará. Fita nos meus olhos, lágrima sentida. Somente em saber que eu te perdi por toda a vida, nem ajoelhado te darei perdão, só porque você magoou meu coração. Desde o dia em que partiste, a saudade rolou em meu peito. Eu já procurei alguém, mas não há jeito. Coração, o que é que esperas desse amor tão desleal? Não tá vendo, coração, que ela partiu causando tanto mal. Ya, daie, daio, daie, ya, daie, daia, da ye, da yo, da ya, da da no. Sie sagten, Sie leben trotz gewisser störender Dinge in der DDR und zwar gern. Könnten Sie das positiv definieren, warum Sie gern in der DDR leben und vielleicht auch eine Furcht bestände, falls Sie hier im Westen wären, derart kastriert zu werden, wie zum Beispiel Biermann, der kaum noch Wirkung zeigt, der nur größte Wirkung hatte, solange er noch in der DDR war. Ob das einer der Gründe sein mag? Heiner Müller, ja, zunächst würde ich mal die Frage wieder zurückgeben. Sie leben hier und Sie haben bestimmt sehr viel gegen diese Bundesrepublik, aber Sie leben doch hier und Sie ziehen vor, hier zu leben. Und ich finde zunächst mal etwas sehr merkwürdig, dass man immer Leute, die aus der DDR hierher kommen, fragt, warum sie überhaupt in der DDR leben. Ne? Ist wirklich so. Niemand würde auf die Idee kommen, jemanden zu fragen, warum er halt hier in der Bundesrepublik lebt. Das ist so selbstverständlich, aber alle haben etwas dagegen. Und warum soll ich nicht in der DDR leben, obwohl ich gegen vieles was hab, was da stattfindet? Ich meine das jetzt nicht polemisch, aber das ist ein Usus geworden, dass man Leute, die aus der DDR kommen, fragt, wie kannst du da überhaupt leben und warum so? Ne? D. Es war keine vorwurfsvolle Frage, sondern eine neugierige Frage. Klar, klar. Und was die Biermann-Frage betrifft, ja, zunächst mal ist es so. Ich bin zum ersten Mal in Darmstadt, nicht? Und es geht nicht um Darmstadt. Es kann jede beliebige Stadt sein, außer West-Berlin. West-Berlin ist nicht die Bundesrepublik. Das ist etwas Besonderes. Das ist eine Stadt, deren Fassade aufgebaut wurde als Propaganda-Beispiel für die DDR. Dahinter bewegt sich aber sehr viel mehr als wahrscheinlich in der ganzen Bundesrepublik. D. In welchem Sinne denn? Heiner Müller, ja, zum Beispiel ganz primitiv, in West-Berlin gibt es zwei Sorten von Bevölkerung. Es gibt alte Leute, die Hunde haben und die da schon immer leben. Und es gibt junge Leute, die nicht zur Bundeswehr wollen. Jetzt mal vereinfacht, nicht wahr? Aber es gibt doch auch junge Leute mit Hunden. Ja, Heiner Müller, und junge Leute mit Hunden gibt es auch. Das ist eine ganz besondere Situation. Und deswegen ist das eine Stadt wie New York. New York ist nicht die USA und West-Berlin ist nicht die Bundesrepublik. Und ich könnte mir nicht vorstellen, in West-Berlin zu leben. Ich könnte mir nicht vorstellen, in der Bundesrepublik zu leben. Wenn Sie mich fragen, warum, dann wird's wirklich schon schwieriger. Junge, wir mit 20, kein Anarchist gewesen ist. Aus dem wird nie ein guter Demokrat. Und wer sich über Altersheim und Autobahn hört, hat das Signal der Zeit wohl überhört. Jolidelei. sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Der Tod ist das Einfache. Sterben kann ein Idiot. Heute ein etwas anderer Sprechfunk, eher ein Hörfunk, eine Sendung, die dem Andenken von Heiner Müller gewidmet ist, der inzwischen ist nach 12 gestern 67 Jahre alt geworden wäre. Ich habe hier nicht die Absicht, denke, dass es auch nicht nötig ist, das passiert woanders, ausführlich genug, Nachrufe zu verfassen oder Heiner Müller zu erklären, sondern habe einfach die Absicht, euch ein bisschen mit unterschiedlichem Zeug von diesem seltsamen Typen zu konfrontieren. Mir gegenüber sitzt Peter Wawrzynek, selber Autor und Schriftsteller und so ja halbwegs entfernter Bekannter von Heiner Müller. Er hat hier die Aufgabe übernommen aus einer Diskussion mit Heiner Müller, die 86 in Darmstadt anlässlich der Büchner-Preisverleihung stattgefunden hat, zu lesen. Ja, also jetzt kommt eine Stelle, die mir am besten gefallen hat bei diesem ganzen Gespräch. Oder das ist ja immer der Versuch, dass er einen Text eigentlich vorlesen wollte und provoziert hatte, sie sollten ihn unterbrechen, also ein nicht zustande gekommenes. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gelacht. Ich kann das jetzt nicht hier so ins Lächerliche ziehen, aber dieses Thema Ich bin ein Neger, das war so überraschend. So ausgefallen wie sonst nur erwartete Sommermodelle, ausgefallen Schein. Und zwar ging es vorher um österreichische Literatur oder Bayern ist eben innerhalb der Bundesrepublik Ausland, was ich ja auch finde. Ich finde, Bayern ist fast Japan innerhalb von Deutschland, also unverständlich. Und Bayern ist auch innerhalb der Bundesrepublik immer, nach meiner Auffassung, immer etwas gewesen, wo auch noch verboten und gemaßregelt wurde, was angenehm ist, ne? So, ich weiß nicht, wie das in Japan ist, aber... Und da wurde dann irgendwie ganz kurz gesagt, den Hunger und den Warnhunger, das sollte man doch auseinanderhalten. Und dann kam dieser berühmte D wieder. Wenn ich Ihren Text richtig verstanden habe, dann liegt ihm ein Geschichtsmodell zugrunde. Das würde ich mal als ein lineares und auch eurozentristisches auffassen. Müller, ja, ich würde das einfach mal ganz, ja, ganz autobiografisch beantworten wollen. Ich bin ein Neger. Also von meiner Biografie her. Ich bin nach wie vor ein Neger. Ich war gestern Abend ein Neger. Es klingt sehr kokett, aber ich meine das ganz ernst. Ich bin wirklich ein Neger. Ich bin aufgewachsen als Neger. Ich bin aufgewachsen als Sohn von Eltern, die bestimmte Dinge nicht kaufen konnten, die andere kaufen konnten. Ich war Neger bis 45. Ich war ab 47 wieder Neger und ich bin hier ein Neger. Gestern Abend zum Beispiel auch. Es ist nicht ein Marxismusproblem, glaube ich. Es ist vielmehr ein subjektives Problem und deswegen interessieren mich Neger in diesem Zusammenhang. Aber wie halten Sie das dann alles so geduldig hier aus, das Ganze? Na, weil ich ein Neger bin. Ich lass mir das gefallen. Neger lassen sich ungeheuer viel gefallen. Das ist doch wohl klar. Aber ich dachte jetzt zum Beispiel an diese öffentliche Sitzung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, wo ich zufällig hineingeraten bin. Na, ich sag doch, Neger lassen sich viel gefallen. Ich nehme mir das auch übel, dass ich mir das gefallen lasse. Aber ich bin ein Neger. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Mm-hmm. the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. Davida, über was würden Sie denn jetzt gerne reden? Heiner Müller, also ich möchte ja zum Beispiel eigentlich nur gerne wissen, wer Sie sind. Entschuldigung, das klingt so indiskret. Meinen Sie mich? Ja, ja, ich meine Sie. Ja, das würde ich jetzt gerne mal wissen, wer Sie sind und was Sie tun. Entschuldigung, das ist so, das ist sicher dumm, aber Entschuldigung. Ich bin Arzt. Ich arbeite in einer pharmazeutischen Industrie. Meine Tätigkeit besteht im Wesentlichen darin, dass ich Fragen nach unerwünschten Wirkungen unserer Medikamente beantworte. Entschuldigung, aber es war für mich wichtig, das zu wissen. Denn in irgendeiner Weise ist das ja auch mein Problem. Das ist für mich immer der Schock, wenn ich gezwungen werde, mit Leuten zu reden, die irgendwas von mir gelesen haben, stoße ich dauernd auf unerwünschte Nebenwirkungen meiner Medikamente. Und ich weiß das doch gar nicht, was ich da zusammenmische. Ganz allgemein gefasst ist es ja immer so, dass die Leute dran denken, dass das ich hab da was gegen sie oder ich will sie irgendwie deprimieren oder ich will sie krank machen oder traurig. Ich weiß, dass das alles gar nicht stimmt und diese pharmazeutische Industrie ist sicher ganz anders organisiert als ich und ich bin dann plötzlich in dieser Schuldsituation der pharmazeutischen Industrie. Ja, und das versetzt dann zu solchen Reaktionen. Ja, das kann ich wirklich nachfühlen. Also ich habe da ein echtes Problem damit, dass dauernd Leute mir sagen, also Herr Müller, wo ist da die Hoffnung? Oder diese blöde Frage, wo ist das Positive? Ist ein Klischee schon, aber es kommt immer wieder genau zu diesem Punkt, zu dieser selben Situation. Ja, sagt die dann, ja, aber man kann ja ganz doof fragen, was wollen Sie denn mit Ihrer Literatur? Müller, also ich will doch überhaupt nichts, das ist doch nicht mein Problem, ich muss doch gar nichts wollen. Das ist eigentlich das Problem, die pharmazeutische Industrie will verdienen, will Profit machen. Das ist doch klar. Ich will doch keinen Profit machen oder wenn ich das will, dann gelingt es mir nicht. Ich hab's ein paar Mal versucht, Sachen zu machen, um Geld zu verdienen. Es ist immer schief gegangen. Es klappt nicht. Das ist eine ganz andere Situation. Das Problem ist doch, Sie fragen mich, was wollen Sie? Und ich will nichts. Ich kann dazu nur sagen, aber was zu essen, das wollen Sie doch schließlich auch. Aber das kann ich doch auch haben, ohne Stücke zu schreiben. Das ist doch nicht das Problem. Das kann das Problem aber werden. Nein, überhaupt nie. Ich kann ja sonst was machen. Das ist nicht das Problem. Ich schreibe doch nicht ein Stück, um ein Frühstück zu kaufen oder so. Ja gut, aber die Ergebnisse sind ja ganz produktive Beiwerke. Nee, so einfach ist das nun wieder nicht. Heiner, was möchtest du, Wein oder Whisky? Ich? Also ich will einen Whisky. Ich will unbedingt einen Whisky, ja? Geh wieder. Aber es gab doch bestimmt mal einen Zeitpunkt, wo Sie sich gewünscht haben, dass Sie leben können vom Schreiben. Also ich bin jetzt völlig verwirrt durch diese Frage. Also es fängt doch damit an. Also, man fängt an zu schreiben. Ich hatte irgendeinen Beruf, ich konnte damit leben oder davon leben oder so. Und dann habe ich geschrieben und davon konnte ich überhaupt nicht leben. Irgendwann konnte ich davon leben. Hauptsächlich durch die Situation, dass es zwei deutsche Staaten gab. Ich wurde in dem anderen gespielt und deswegen konnte ich in dem ich lebe, davon leben, dass ich schreibe und so. Und damit fing es an. Aber auch nur, weil ich in dem anderen gelebt habe. Wenn ich in diesem gelebt hätte, hätte ich davon nicht leben können. Das ist das Problem der gegenseitigen Kulturpolitik. Was waren Sie denn? Was hatten Sie denn für einen Beruf vorher? Ich habe überhaupt keinen Beruf. Also ganz simpel gesagt, ich habe mal gearbeitet in einer Bibliothek. Das war meine erste Arbeit. Das habe ich auch nur gemacht, weil ich sonst hätte im Bergwerk arbeiten müssen, im Erzgebirge. Da gab es die Möglichkeiten, in der Bibliothek zu arbeiten. Und da war meine Hauptbeschäftigung eigentlich, das klingt so blöd, in so einer Kleinstadt in Sachsen, in der ersten Zeit in der sowjetischen Besatzungszone, da gab es schon ein System von Planerfüllung. Und die Chefs dieser Bibliothek wurden bezahlt nach dem Ausmaß oder nach der Menge von sozialistischer Literatur, die ausgeliehen wurde. Das hatte eine ganz simple Folge. Ich hatte einen sehr schlauen Chef, der hatte noch einen Schrank voll Ganghofer und alles Mögliche. Und dann kamen immer so alte Frauen, das waren die Hauptkunden, die kriegten dann einen Ganghofer. Und wenn sie einen Marschwitzer oder so mitnehmen wollten, Ganghofer. Die haben das natürlich nie gelesen, nur immer Ganghofer. Und deswegen war das eine ganz erfolgreiche Bibliothek. Und meine Aufgabe war immer, Ganghofer zu radieren. Weil Ganghofer schon so abgegriffen, so verschmutzt war, der musste halt immer radiert werden, damit man das noch lesen konnte. Tja, das war mein Beruf eigentlich. Jetzt eine Musik, die mit dem Broterwerb von Heiner Müller zu tun hat. Es ist eine Aufnahme des Oktoberclubs und den Song, den da der Oktoberclub singt, den hat Heiner Müller in den frühen 60er Jahren übersetzt, wahrscheinlich fürs Frühstück. Schüsse knallen von früh bis spät, wenn der CIA euch zur Party lädt. Mensch, unsere Truppen sind auf dem Damm, ob in Bonn, in Kuba oder Vietnam. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen. Wer wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen? Versuchen Sie das mal, das ist, denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen. Wer wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen? Komm. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen. Wer wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen? CIA, der Studentenfreund, bezahlt den Nationalen Studentenbund. Der CIA ist gar nicht dumm, er hilft den Studenten beim Studium. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen. Wer wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen? Ich ging zur Gewerkschaft, meine Stimme abgeben, zu einer Frage aus dem politischen Leben. Ich trat mit dem Zettel an die Wahlurne ran, ein scharfes Auge sah durch den Schlitz mich an. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen. Wer wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen? Mit mir allein ging ich auf dem Abort und beklagte mich über die Regierung dort. Da zielte auf mich eine Kamera schon, ich kriegte Angst und pinkelte ins Mikrofon. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen. Und der wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen. Noch einmal, denn bitte, Gott sei Dank, der CIA ist hart. Für die Menschheit auf jeder Art mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen, der wird wohl als nächster Entwicklungshilfe. Ja, wir waren jetzt irgendwie bei der Berufswahl und der erste Berufswunsch. Und ich habe auch immer überlegt, das war aber nie mein eigener Wunsch. Also ich sollte immer Architekt werden, Chirurg oder sowas. Und da galt auch die Frage gar nicht, ob ich Blut nicht sehen könne. Und das übrigens war dann auch bei anderen, wie zum Beispiel Adolf Endler, wo ich da den mal interviewt habe mit seiner Mutter. Das war natürlich auch schon ein Wunsch von Adolf Endlers Mutter, dass er irgendwie Architekt wird oder zumindest Immobilienhändler, wie man das jetzt modern ausdrücken würde. Und auch Heiner Müller hat dazu mal ganz kurz was gesagt, und zwar in dem Buch Gesammelte Irrtümer Nummer 2. Man muss vielleicht anfügen, das ist eine der häufig erzählten Anekdoten von Müller ist. Man kann die auch durchaus woanders lesen, wie Müller ja einerseits immer neue Anekdoten und Witze aufgeschnappt hat, andererseits aber bei gleichen Gelegenheiten auch die gleichen erzählt hat. Und ja, ich glaube, das gehört auch einfach zu diesem legitimen Maskenspiel, Kuddy, würde ich sagen. Das ist, ich glaube, das wird immer verdächtigt, wenn einer einer immer dasselbe erzählt. Aber natürlich musst du auch irgendwann mal sagen, was du als Berufswunsch hattest. Ne? Nee, solange man noch weiß, was man erzählt, finde ich, ist es okay. Man muss ja nicht immer nur was anderes erzählen, weil jemand anders gefragt hat. Ja, zumal Frage wenn ist. Es aber klar ausgedrückt wird, würde ich mal sagen, dann entsteht nicht die Frage, ob das jetzt ernst gemeint ist. Ja, so, sondern wenn es ganz klar gesagt wird, wie hier zum Beispiel, dass er Frauenarzt werden wollte und da dann dadurch begründet, aber ich lese am besten das vor, also wie man zum Theater kommt und warum man... Heiner Müllers früher Berufswunsch. Also der erste Berufswunsch. Müller, zuerst wollte ich Frauenarzt werden. Nein, ich glaube Pfarrer. Also Pfarrer. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da habe ich sehr schnell mitgekriegt als Kind, dass der Pfarrer eigentlich am wenigsten arbeiten muss. Der hatte dauernd Zeit und nur am Sonntag eine Predigt. Das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Der brauchte die ganze Woche nicht zu arbeiten. Jedenfalls so habe ich das gesehen. Das war der erste Berufswunsch. Und der kam, glaube ich, daher aus dieser Erfahrung. Und der nächste war, ja, der war Frauenarzt. Einfach wegen der Möglichkeit, nackte Frauen zu sehen. Plus dann, nach einigem Nachdenken kam ich drauf, dass da die Selektion schwierig ist und man auf die Dauer sicher mehr mit alten Frauen zu tun hat als mit jungen. Und deswegen habe ich mich dann fürs Theater interessiert. Also die logische Fortsetzung des Wunsches, Frauenarzt zu werden, ist eigentlich, dass man am Theater arbeitet. I made love to a communist in the middle of a Cold War night. The party organ from Moscow quivered in delight. A proletariat refugee from the reactionary right. Explain that power comes from guns, the people struggle in fight, comrade. I made love to a communist in the heat of the Cuban sun. Stalinist collective workers quoting Mao Zedong. The comrade from Albania approved the worker state. But our preference was the soggy stick since the five-year plan was late, comrade. I made love to a communist in the back of a German car. While dreaming of a capitalist I met once in a bar. The traitor in the collective was no concern of mine, or the terrorist from Palestine who fed on Russian wine, comrade. I made love to a communist was the high point of my life. The mode of production was observed by a one-eyed Trotskyite. The commissar from Bulgaria made vague and veiled threats, but when he got up to leave I noticed the back of his pants were wet. Also jetzt müssen wir mal ganz ernst werden. Also das geht jetzt um die Frage der Laster. Und ich glaube an den Whisky. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz geheimer Wunsch, die Möglichkeit zu haben, nur gute Zigarren zu rauchen. Und das ist leider auch ein sehr teurer Wunsch. Ich bin andererseits aber auch nicht bereit, ein schlechtes Stück zu schreiben, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Also ein Stück, das um die Welt geht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit oder ein Film. Aber das bleibt ein Traum, immer nur gute Zigarren zu rauchen. Es gibt in der DDR zum Beispiel inzwischen auch Monte Cristo, allerdings nur gegen Valuta. Es gibt alle Luxusgüter eigentlich, die man normalerweise braucht, wenn man genug Geld dafür hat. Es ist in der DDR inzwischen auch eine Geldfrage oder eine Frage der richtigen Währung. Aber ich brauche keine Luxusgüter, eigentlich brauche ich nur Zigarren und Whisky. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Achso, mein Lieblingswitz aus West-Berlin, den kann ich ja jetzt auch nochmal erzählen. Also, in das KDW, das Kaufhaus des Westens, kommt ein Blinder mit seinem Blindenhund. Der geht nach einigen Suchen in die 6. Etage, das ist da die Lebensmitteletage. Und der Blinde bleibt stehen, ungefähr in der Mitte der Lebensmittelabteilung, packt seinen Blindenhund am Schwanz und wirbelt ihn wild um den Kopf. Alles läuft zusammen. Jeder Deutsche ist ein Tierfreund. Sie Unmensch, sind Sie denn wahnsinnig? Was machen Sie denn mit dem armen Tier? Sagt der Blinde. Man wird sich doch mal umsehen dürfen. nur 31. Fritz Kurzinfo. Geiselnahme. In der Stadt Kizilya in Dagestan hält ein schwer bewaffnetes tschetschenisches Kommando ein Krankenhaus besetzt. Mehr als 2000 Menschen sollen in den Händen der Tschetschenen sein. Sie forderten unterdessen Gespräche der russischen Führung mit Rebellenchef Dudajew sowie Fluchtautos. Überfall. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ist eine Straßenbahn mit einer Granate beschossen worden. Ein Mensch wurde getötet, zahlreiche weitere verletzt. Die bosnischen Serben bestritten inzwischen, dass die Granate von ihrem Territorium aus abgeschossen wurde. Finanzhilfen. Auf einer internationalen Konferenz in Paris wurden zusätzlich 860 Millionen Dollar für den Aufbau in den palästinensischen Autonomiegebieten zugesagt. Die Summe entspricht den Wünschen von Verwaltungschef Arafat, der an der Konferenz teilnahm. Besuch. Der neue polnische Präsident Kwasniewski ist bei seiner ersten Auslandsreise nach Deutschland gekommen. Bundespräsident Herzog und Bundeskanzler Kohl sicherten ihm Unterstützung für den gewünschten Beitritt Polens zur NATO und der EU zu. Kwasniewski wird heute in Bonn weitere Gespräche führen und dann nach Frankreich weiterreisen. Sport. Eishockey in der deutschen Liga spielten Kaufbeuren gegen Preußen Berlin 3:6 und Eisbären Berlin gegen Ratingen 4:2. Wetter. Temperaturen der Nacht zwischen 0 und minus 3 Grad, tagsüber meist wolkig, Höchsttemperaturen 1 bis 4 Grad. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Terror and feelings more intense than terror for which there is no name upon the earth. There has been a year of terror and of feelings more intense than terror for which there is no name upon the earth. Jupiter is conjoined with the red ring of the terrible Saturnus. Terror for women. which there's no end upon the earth. For many prodigies and signs have taken place on far and wide over sea and land, the beckonings of the pestilence were spread abroad. Herzlich willkommen beim Sprechfunk, der heute ein Hörfunk ist. Eine Sendung, die etwas anders ist als sonst. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde Zeit. Ich telefoniere heute nicht, sondern mache eine Sendung, die dem Andenken Heiner Müllers, der gestern 67 Jahre alt geworden wäre und vor knapp zwei Wochen verstorben ist. Ich will in der letzten halben Stunde noch ein Hörstück von Heiner Goebbels bringen, ein Hörstück nach einem Text von Heiner Müller, Wolokulamska Chaussee heißt das, und Müller hat selber in seiner Autobiografie ein Endlos-Interview, das über 400 Seiten geht, etwas zu diesem Stück gesagt, das will ich euch vielleicht vorlesen, und danach dann diese Wolokulamska Chaussee 1 von Heiner Goebbels als Heavy-Metal-Stück in Szene gesetzt, spielen, euch vorsetzen, hört es euch an. Müller in dem Interviewbuch, in dem eben erwähnten Interviewbuch. Mich hatten schon in den 60er Jahren zwei Punkte an dem Roman von Alexander Beck, die Wolokulamska Chaussee, interessiert. Die Erschießung eines Soldaten wegen Desertion bei einem fingierten Angriff, ein juristisches Problem. Stefan Hamlin hatte gehört, das war vor 8-9 Jahren und offensichtlich zum ersten Mal, dass in der Sowjetarmee geprügelt wird, dass die Offiziere die Soldaten schlagen. Das war dort selbstverständlich und die Soldaten waren froh, wenn sie nur geprügelt wurden. Hamlin war empört und sagte, das wäre in der Nazi-Wehrmacht unmöglich gewesen, dass ein Offizier einen Soldaten schlägt. Es wäre in der Wehrmacht wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, juristisch nicht machbar, einen Mann zu erschießen, der bei einem fingierten Angriff weggelaufen war. Dabei spielte eine Rolle, dass der Kommandeur bei Beck ein Asiate ist. Russland ist asiatisch geprägt. Die erste Qualität ist die Quantität. Die Masse setzt die Menschenrechte außer Kraft. Sie sind nicht einmal mehr ein Privileg wie in den Demokratien. Heiner Goebbels, Wolokulamska Chaussee 1, nach einem Text von Heiner Müller. Wolokolamska Chaussee 1. Russische Eröffnung! Den Befehl zum Einsatz und auf den ersten Schnee und auf die Deutschen. Tag führen wir die Front, nachts haben wir sie. Die Deutschen hatten, was wir brauchen: Panzer, Flugzeuge, den Ruhm der Sieger. Meine Soldaten hatten Angst und wenig mehr. Angst ist die Mutter des Soldaten und der erste Schnitt geht durch die Nabelschnur. Und wer den Schnitt verpasst, stirbt an der.

Elefant mit der verbundenen Hand nicht in den Ärmel. Er lacht und wird uns von der Last befreit, die eine Stunde lang schon auf ihn drückte, mit dem Gewicht, der ihn deckt. Den Himmel zerrt jetzt an seinem Mantel, damit er in den Armen fand und her und hin und das Gericht dann hat er gewirkt. Sein Gericht, der Film. Und mein Kommando wischte das Bild weg. Feuer! Und die Salve krachte aus 12 Gewehren wie ein einziger Schuss. Und lauter war kein Schuss in diesem Krieg. Etwas zog meine Hand zum Gruß an meinen Helm, zur späten Antwort auf den letzten Gruß mit der zerschossenen Hand und ohne Helm. Verräter ist Verrat, sagte der Kommandeur, Hand am Revolver, gebt ihm den Mantel wieder und begrabt ihn. So ging den ersten Schritt mein Bataillon auf unserem Weg von Moskau nach Berlin. Und immer geht der Tote meinen Schritt. Ich atme, esse, trinke, schlafe nachts in meinem Kopf. Der Krieg hört nicht mehr auf. Die eine Salve und die andere Salve gehen zwischen meinen Schläfen hin und her! Wenn er zu mir spricht mit geschlossenen Lippen und hebt zum Gruß seine zerschossene Hand, den ich erschießen ließ im Krieg 41 im Oktober und nach dem Kriegsrecht als Feigling und Verräter an der Heimat. 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau, Moskau! 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau, Moskau! Wolokolamska Chaussee 1, nach einem Text von Heiner Müller, Musik Heiner Goebbels, erschien auf der Dreifach-CD Heiner Goebbels Hörstücke bei ECM. Damit ist dieser Spezialsprechfunk im Grunde zu Ende. Ich möchte mich an der Stelle verabschieden, nur noch eine oder zwei Musiken spielen und Heiner Müller einen letzten Text lesen lassen. Mit dieser Verabschiedung möchte ich mich bedanken bei folgenden Leuten, die mich in der Vorbereitung der Sendung sehr unterstützt haben. Peter Wawerzinek, der vorhin hier im Studio war und Texte von Heiner Müller gelesen hat. Wolfgang Rindfleisch, Thomas Heise, Peter Laudenbach und Jens Quandt. Die Sendung ist zu Ende. Nächste Woche gibt's wieder einen Sprechfunk. Tschüss, schlaft schön oder hört euch den Night Flight an. Wache, der Tod ist das Einfache. Sterben kann ein Idiot. Thank you.

labern als du. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen an hier mit der Produktion, die ich bekommen habe. Sowas kriegst du ja selten, obwohl du kriegst sowas jede Woche, ne, von DD. Ja, DD macht auch immer prima Zusammenschnitte, ja. Aber ich habe voller Vergnügen auch schon in der letzten Sendung deine prima Jingles gehört. Der hier ist auch noch richtig klasse produziert. Danach gibt's ein Stück von Visit Venus, damit hier du deine Platten aussortieren kannst und so. Hast du halt eine anstrengende Sendung vor dir. Mein Name ist Johnny und das war jetzt Soundcard am Dienstag und ich sag tschüss, viel Spaß beim Sprechfunk, wo halt nicht viel gesprochen wird, ne? Richtig. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Yeah! Dinge genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Ist es so, dass wir jeden Rap, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Nee, das ist lieber nicht. Die billige Kopie, Alter, ist nicht. Palace Road sind jetzt im Platz. Machen Stimmt, Dip, Dibble, die rubbel die Katz. Hamburger ohne Fleisch und Ketchup haben eine neue Single und die geht jetzt ab. Los, Johnny, leg sie auf. Los, Johnny, leg sie auf. Los, Johnny. 22.05 Uhr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Du, im Grunde ist es so, man weiß, dass man täglich sterben kann aus irgendeinem Grund oder Zufall. Aber die Situation ist natürlich ganz anders, wenn du weißt, es gibt einen Termin, an dem du entweder stirbst oder überlebst. Das ist eine neue Situation, neue Erfahrung. Und das hat mich schon interessiert als Erfahrung. Ich muss gestehen, ich habe mir auch ständig suggeriert, dass ich leben werde. Und sowas ist auch wichtig, glaube ich, das hilft natürlich. Das hängt doch sehr viel vom Willen ab. Und was heißt vom Willen? Vielleicht eher von der Einbildungskraft als vom Willen. Und diese neue Erfahrung, ja, es ist ein, vorher wirst du natürlich nicht wirklich informiert über das, was passiert. Ich habe zufällig in der Zeit in einem an sich nicht sehr guten so Spionagenthriller. Und da war zitiert ein Gedicht von, was wir glaube ich noch nicht gefunden haben, von einem amerikanischen Lyriker aus dem Ersten Weltkrieg über die Schlacht von Ypern, ja, wo der Satz steht: Ein Rendezvous mit dem Tod findet an einer Schanze statt. Guten Abend, herzlich willkommen zum Sprechfunk, der heute, und da kommt irgendwas zu sich selbst, eher ein Hörfunk sein wird. Heute ist der 9. Januar. Heiner Müller wäre heute 67 Jahre alt geworden. Er ist vor 10 Tagen gestorben. Die Nachrufindustrie läuft auf Hochtouren, die Verwurstungsindustrie läuft auf Hochtouren, die Gerüchteindustrie läuft auf Hochtouren. In den Auslagen der Buchläden sind seine gesammelten Werke zu sehen. Die TV-Sender zeigen je nach Standort alte Interview- oder Porträtsendungen von Heiner Müller. Eine naheliegende Haltung wäre wahrscheinlich, selbst zu schweigen. Einer der seltsamen Vorzüge des sowjetischen Staatsrundfunks. Immer wenn da ein Führer gestorben ist, dann wurde erstmal nichts gesagt, sondern wurde nur traurige Musik gespielt. Aber schweigen kann ein Idiot. Und darum heute eine Sendung zu Ehren von Heiner Müller. Ich will versuchen, ein bisschen von der Faszination und von der einzigartigen Rolle, die Müller für mich, auf mich hatte, auf Freunde und auf viele andere zu zeigen. Wir werden ein paar O-Töne hören von Müller. Wir werden Musiken hören, musikalische Bearbeitungen seiner Texte. Und wir werden Musiken hören, die er selber mochte oder die im Zusammenhang seiner Texte Sinn machen. Als erstes eine Musik, die zusammenhängt mit drei Leuten, die mit Müller relativ eng zu tun hatten. Es handelt sich um ein Lied, dessen Text von Bertolt Brecht stammt, dessen Musik von der gesungen wird vom Schauspieler und Sänger Ernst Busch und dessen Musik von Hans Eisler geschrieben wurde. Hans Eisler, dem Komponisten der DDR-Nationalhymne und dem, wie sagt man immer, kongenialen Komponisten der Werke von Brecht. Hans Eisler hat irgendwann mal in den frühen 60er Jahren, als gerade ein Stück von Heiner Müller verboten war, zu ihm den wunderbaren Satz gesagt: Ach Herr Müller, seien Sie doch froh, in einem Land zu leben, in dem man Literatur so ernst nimmt, dass man sie gegebenenfalls sogar verbietet. 1922. Wie immer, tut mir leid. Warum soll es heute anders sein, als es sonst immer ist? Eine wunderbare Panne zu Anfang, aber die Pannen gehören dazu. Ich werde mich jetzt rückwärts zum Plattenspieler begeben, ihn nochmal versuchen, irgendwie an Anfang zu fahren und die richtige Geschwindigkeit einzustellen. Und das Ganze ist eine Minute zum Nachdenken oder ist ich was. So, jetzt nochmal Ernst Busch. Von der Freundlichkeit der Welt. Auf die Erde voller kaltem Wind kamt ihr alle als ein nacktes Kind. Frierend lagt ihr ohne alle Hab, als ein Weib euch eine Windel gab. Keine schrie euch, ihr wart nicht begehrt, und man holte euch nicht im Gefährt. Hier auf Erden wart ihr unbekannt, als ein Mann euch einst nahm an der Hand. Von der Erde voller kaltem Wind geht ihr all bedeckt mit Schorf und Grind, fast ein jeder. Fast ein jeder hat die Welt geliebt, wenn man ihm zwei Hände Erde gibt. Gegenlied dazu, 33 Jahre später. Soll das heißen, dass wir uns bescheiden und so ist es und so bleib es sagen sollen und die Bäche sehend lieber Dürste leiden, nach den Leeren greifen sollen, nicht den Vollen. Soll das heißen, dass wir draußen bleiben, ungeladen in der Kälte sitzen müssen, weil der große Herrn geruhen, uns vorzuschreiben, was dazu kommt uns an Leiden und Genüssen. Besser scheint's uns doch auf zu begehren und auf keine kleinste Freude zu verzichten. Worten und die Leidenstifter kräftig abzuwehren und die Welt uns endlich häuslich einzurichten. Ernst Busch. Ich habe gesagt, die Nachrufindustrie läuft auf vollen Touren. Es ist ein seltsames Theater. Heiner Müller ist tot und alle streiten darüber, wie lange er denn eigentlich schon tot ist und sind relativ froh darüber, dass er tot ist. Wer die Nachrufe liest, kann eigentlich nur das Kotzen kriegen. Wer in der Berliner Zeitung den Nachruf von Rolf Hochhuth zu Heiner Müller gelesen hat, hat allen Grund, diese Zeitung abzubestellen. Zwei Nachrufe und ich werde Heiner Müller nicht erklären können. Darum will ich aus zwei Nachrufen zitieren, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Das eine ist ein Ostautor, das andere ist ein Westautor. Beide sind ungefähr derselben Generation zugehörig und ungefähr 35. Zwei Passagen zitieren, die mir sehr sinnvoll schienen. Am Wochenende stand in der Taz ein Text zu Heiner Müller von André Meyer und er schreibt darin, es waren weniger die Stücke bei Müller, die erst spät und nur selten angemessen inszeniert wurden, als vielmehr die Personen. Heiner Müller drehte seine Pirouetten für die einen, für die anderen drehte sich Kathi Witt. Beide allein und immer öfter auf fremdem Eis, doch der Applaus drang über den Zaun und ergoss sich als Sommerregen über das von Minderwertigkeitsgefühlen ausgedörrte Land. Gold für Kathi und auch für uns. Heiner hat es wieder geschafft, dem Westen eins geblasen, den eisigen Atem der Geschichte, vermischt mit 1A Castro-Zigarrenrauch, immer rein, den ach so libertären Weicheiern, direkt ins vom Wohlstand glatt gebügelte Gesicht. Der andere Text stammt von Reinhard Götz, ein Dichter, der in Frankfurt lebt, durchaus ein Faible für Technomusik hat und der im Tagesspiegel geschrieben hat, Heiner Müller hat in den letzten Jahren eine tolle Medienwahrheit vorgeführt. Wenn man nur oft und unterschiedslos genug erscheint, kann man keinen Fehler mehr machen. Dann wird man als genau der sichtbar, der man ist. Wenn man ein Depp oder Dummkopf ist und sein Gesicht herzeigt und den Mund aufmacht, nützt alles nichts, dann kommt doch immer wieder nur Elfriede Jelinek oder noch was Hohleres heraus. Und wenn man ein vernünftiger, lässiger und insgesamt eben interessanter und angenehmer Mensch ist, dann wird sich genau das zeigen. Deshalb ist es eine Frechheit, dass Heiner Müller jetzt tot ist. Ich werde in dieser Sendung Heiner Müller nicht erklären können. Ich will ihn nicht erklären. Ich würde euch nur bitten, einfach zuzuhören und euch dieser vielleicht manchmal sehr seltsamen, sehr fremden und sehr schwer verständlichen Erfahrung auszusetzen, die in den Texten von Heiner Müller aufscheint. Ich habe versucht, drei Facetten dessen, was er eigentlich ist, zusammenzubringen. Müller war, glaube ich, nicht nur der große Theaterautor, er war auch ein großer Dichter und seine Texte der letzten Zeit oder in den letzten 10 oder 15 Jahren, seine dramatischen Texte, wurden auch immer mehr sehr faszinierende, sehr eigentümliche, sehr hermetische Gedichte. Er war ein begnadeter Interviewer, jemand, dessen Leistung durchaus auch darin bestand, das Interview neu erfunden zu haben und aus Interviews Performances zu machen. Und er war vor allem ein genialer Geschichten-, Witze- und Anekdotenerzähler von all den drei Personen oder von all den drei Funktionen wird heute in der Sendung was zu hören sein. Ich werde, das habe ich vorhin schon gesagt, auch Stücke spielen, insbesondere Hörstücke, die Heiner Goebbels hergestellt hat, indem er Theatertexte von Heiner Müller mit sehr manchmal seltsamer oder erstaunlicher Musik komponiert hat und sie darauf gesetzt hat. Und ich habe nicht zuletzt einen Studiogast, dann nachher Peter Wawerzinek, selber Schriftsteller, Ostler aus dem sogenannten Prenzlauer Berg und jemand, der Heiner Müller auch auf Distanz kannte und der dann auch einzelne Interviewpassagen von Müller selbst lesen wird und ich werde mich mit ihm darüber unterhalten, wer denn diese komische Figur Heiner Müller eigentlich war. Es ist einfach ein Vakuum, jetzt auch ein Orientierungsvakuum. Und ich glaube, man muss ein bisschen warten jetzt und Ruhe bewahren, weil das Erste, was man allgemein sagen kann, ist, dass nicht nur in der Ex-DDR, sondern überall in Osteuropa, die Vergangenheit wieder anfängt. Mhm. Wenn ich mich erinnere, so als die Mauer weg war und man fuhr plötzlich ganz anders durch Berlin, das erste Gefühl, was ich hatte, war so ein Zeitsprung. Und wenn man dann sieht, wie die Fassaden in Ost-Berlin langsam amerikanisiert werden,

Guten Abend, herzlich willkommen beim Sprechfunk. Wie gesagt, ist heute kein Sprechfunk, sondern eher ein Hörfunk, eine Sendung zu Ehren von Heiner Müller, der heute 67 Jahre alt geworden wäre, wenn er nicht vor 10 Tagen gestorben wäre. Ich habe darüber vorhin schon kurz gesprochen. Heiner Müller war eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Ich will in dieser Sendung nur versuchen, davon etwas mitzuteilen, auf die Gefahr auch hin, dass es möglicherweise niemand versteht. Er war nicht nur ein Dramatiker, er war ein begnadeter Geschichtenerzähler, er war ein großartiger Interviewpartner und er war auch ein wichtiger Dichter. In der folgenden Stunde werden wir Heiner Müller im Originalton, heißt es glaube ich, im O-Ton, hören. Er wird Geschichten erzählen, er wird von sich selbst reden, er wird Gedichte lesen und er wird auch Witze erzählen, wie im folgenden Fall oder Anekdoten oder wie immer man das nennen will. Mir fällt das ist sofort eine Geschichte ein. Ein Schweizer Psychoanalytiker mit ethnologischen Interessen, der fährt jedes Jahr für ein paar Wochen nach Afrika, möglichst in irgendeine Gegend, wo noch keine große Feindberührung gewesen ist. Und bei einer Reise, er traf einen alten Mann in dem Dorf und der alte Mann hatte um den Hals hängen oder an einer Schnur irgendeine Schnitzerei, ein Stück Holz, was geschnitzt war, aber es war nicht figürlich, es war irgendwas. Und ihm gefiel das und er fragte, kannst du mir das verkaufen? Und der alte Mann sagte, nein, das kann ich nicht verkaufen, das ist mein Gulu. Was ist dein Gulu? Und in einem langen Dialog kam für den Schweizer Psychoanalytiker irgendwie heraus, das war die Identität von diesem alten Mann, dieser Gulu. Und er bot ihm $50 für den Gulu. Und der alte Mann sagte, nein, das ist mein Gulu. Wenn ich den verkaufe, existiere ich irgendwie nicht mehr richtig oder so. Okay, und dann am nächsten Tag ging der Schweizer wieder hin und sagte, $100 für den Gulu. Und der alte Mann sagte, okay, $100, hier ist mein Gulu. Und der Schweizer konnte die halbe Nacht nicht schlafen, humanistisch erzogen und gebildet und dachte, ich als Europäer, humanistisch erzogen und was immer, ich habe jetzt diesem armen Schwarzen die Identität genommen für $100. Das kann ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und am nächsten Tag ging er hin und sagte, die $100 kannst du behalten, die gehören dir, hier ist dein Gulu, nimm ihn zurück. Und der alte Mann sagte, Geschäft ist Geschäft. Und der Schweizer war tief enttäuscht und sagte, ja, wieso, was machst du jetzt ohne deinen Gulu? Dich gibt es doch eigentlich nicht mehr ohne deinen Gulu. Und da schnitze ich mir einen neuen. And her friends don't want another spoon. and you're a prima ballerina on a spring afternoon. James on into the wolf man, howling at the moon. Ow, got a personality crisis. You got a bomb, it was hot. It's always hot, you know it was. Facing, honey, what you got? Als meine Eltern in die Bundesrepublik gegangen sind, 1951, bin ich sehr bewusst in der DDR geblieben. Und das war nicht wegen Brecht. Es ist ganz schwer zu begründen. Ich weiß es selbst nicht genau. Meine Mutter hat eine Begründung dafür gefunden, die ich nicht kannte. Sie hatte nicht gewusst, sagte sie, dass eine Frau von mir schwanger ist. Danach hat sie es verstanden, dass ich bleibe. Das war aber nicht der Grund. Das wäre ehrlich gesagt eher ein Grund gewesen, wegzugehen damals. Ein wirkliches Motiv, in der DDR zu bleiben und mich zu identifizieren mit dieser Struktur, war sehr lange jedenfalls ein vielleicht ganz primitives Rachebedürfnis. Ich weiß, wie ich das Kriegsende erlebt habe. Das habe ich wirklich euphorischer erlebt als den Fall der Mauer. Das war ein schönes Gefühl, dass dieses System zerbricht und dass dieser Krieg verloren ist. Mich interessierte das Schreiben und ich habe sehr vieles wahrscheinlich darauf eingerichtet oder bei sehr vielem, was ich getan oder gelassen habe, daran gedacht, dass ich ja weiter schreiben will. Und zwar in diesem System, in diesen Verhältnissen, weil die mich interessierten. Mich hätte nie interessiert, auch 61 nicht, das ist vielleicht das Merkwürdige. Es wäre mir nicht gelungen, aber selbst wenn es möglich gewesen wäre, wegzugehen aus der DDR, ich hätte es nicht gemacht, auch in dieser Situation nicht. Weil ich das Gefühl hatte, was da passiert, interessiert mich nicht. Aber das, was hier passiert, interessiert mich. Das ist meine Erfahrung. Und das kann nur ich beschreiben. Wo ist zu Hause, Mama? Auf der großen Straße. Wo ist zu Hause, Papa? Vielleicht hier auf dieser Straße. Doch diese Straße ist so lang, ist so endlos lang. Ich kann das Ende nicht sehen und mir ist so bang. Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhause auf der großen Straße. Wo ist zu Hause, Mama? Hinter blauen Bergen. Wo ist zu Hause, Papa? Vielleicht hinter diesen Bergen. Doch die Berge sind auf Hof, ich tutsche den Weg. Er führt mich ans Ziel und wir kennen Steg. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhaus hinter blauen Bergen. Wo ist Zuhaus, Mama? In den grünen Tälern. Wo ist Zuhaus, Papa? Vielleicht dort in diesen Tälern. Bitte komm, lass uns dorthin gehen. Man sagt, die Täler blau ist allerseits so schön. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause in den Brunnen Täler.

Es gab die erste schwarze Republik auf Haiti, so im Verfolg der französischen Revolution oder als Reflex auf die französische Revolution. Und die Sklaverei war abgeschafft, beziehungsweise verboten durch Dekret des Konvents, ja, und der Regierung von Haiti. Und zu einem französischen Plantagenbesitzer kamen seine befreiten Sklaven und baten ihn kniefällig, wieder Sklaven werden zu dürfen, weil sie in der Freiheit sich nicht bewegen konnten und nicht wussten, wie sie da leben sollen, ohne Sklaven zu sein. Und er versuchte verzweifelt, ihnen zu sagen, ich darf das nicht, das ist verboten, ich darf keine Sklaven mehr haben und ich kann euch nicht helfen. Und dann haben sie ihn totgeschlagen, weil er sie nicht mehr als Sklaven haben wollte. Kinderliedern von Brecht, ein Mailied 1950. Mailied. Am 1. Mai gehen Vater und Mutter in einer Reihe, kämpfen für ein besseres Leben, Fron und Armut darf's nicht geben, da sind wir auch dabei. Grün sind die Zweige, die Fahne ist rot, nur der Feige duldet Not. Es ist Monat Mai, im Acker die Helmchen stehen Reih an Reih. Das wird reiche Ernte geben, lasst uns kämpfen, lasst uns streben, dass es die unsere sei. Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot, unser die Arbeit, unser das Brot. Das klingt heute wie ein Märchen, aber was spricht gegen Märchen? Und vor allem wichtig ist, fällt mir immer wieder auf bei solchen Sachen, man kann darüber lachen jetzt, weil es so jenseits aller Realität oder Realisierungsmöglichkeit ist. Aber wichtig sind die Träume, glaube ich, die es gegeben hat. Die sind nicht weg, nur weil sie nicht erfüllbar sind. Die werden immer wieder da sein. Und ich glaube, jede Generation wird es wieder versuchen. Oder jede zweite oder jede dritte. Ich weiß nicht, Ich glaube, da war irgendein Murmeln jetzt, was uns beide interessiert hat. An einem Punkt, vielleicht kann man das mal laut machen, dieses Murmeln, oder? Oder ist zu früh dafür? Dann erzähle ich jetzt einen Witz. Den kennen Sie vielleicht alle schon, weil der stand im Spiegel. Und das Interessante für mich war, der wurde zitiert in einem sehr guten Text von einem amerikanischen Journalisten, der für den Spiegel so berichtet hat über die Gefahren oder die Risiken der Perestroika. Und das Interessante für mich war, ich habe vielen Leuten diesen Witz erzählt, weil er mir sehr gefiel. Seine alte russische Geschichte. Und keiner kannte den. Das heißt, die Leute lesen den Spiegel gar nicht. Hm? Gut, aber das nebenbei. Man kann das auch alles gar nicht lesen. Und die Geschichte ist so: Zu einem russischen Bauern kommt eine gute Fee und sagt ihm, du hast einen Wunsch frei, aber du musst wissen, dass ich diesen Wunsch deinem Nachbarn zweifach erfülle. Das ist ein ungeheures Problem, nicht nur für einen russischen Bauern, jetzt einen Wunsch zu formulieren. Und nach langem Nachdenken sagt er mit finsterem Entschluss, reiß mir ein Auge aus. Das ist, glaube ich, eine, wie nennen wir das, Grundbefindlichkeit im Moment. Das ist eine gute Geschichte. Muss jetzt vielleicht doch erklärt werden auf einen russischen Witz. Russische Musik ist der Marinechor der Schwarzmeerflotte, die hier in deutscher Sprache ein altes deutsches Soldatenlied singen. Da muss wohl einem Nachbarn jemand, die sich, muss sich wohl einen Nachbar gewünscht haben, dass ihm der halbe Verstand geklaut wird. Die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot mit der Sowjethymne. Stalin zum Beispiel, seit seine Totems zum Verkauf stehen. Blut geronnen zu Medaillenblech am Brandenburger Tor für Hitlers Enkel. Welchen Text soll ich ihm in den Mund legen oder ins Maul stopfen, je nach dem Standpunkt, in das Gehege seiner gelben Zähne, in sein kaukasisches Wolfsgebiss, in seiner Nacht im Kreml, beim Warten auf Hitler, wenn der sprachlose Lenin erscheint im Wodka, lallend und brüllend nach dem zweiten Gehirnschlag, der Beweger der Welt, dem seine Zunge nicht mehr gehorchen will, Lenin, Dada, seine Welt, ein Quadrat von Malevich, der Tatar, der das Gesetz der Steppe nicht mehr begreift, Römer geworden zur Unzeit, das sein Vollstricker im Blut hat, der Kaukasier, oder Trotzki, das Beil des Macbeth noch im Schädel, die Faust geballt zum bolschewistischen Gruß im deutschen Panzerturm, Hamlet, der Jude, oder Bucharin, der im Keller singt, der Liebling der Partei, Kind der Aurora. Mit Hitler vielleicht kann er reden von Mann zu Mann oder von Tier zu Tier, je nach dem Standpunkt. Der Totengräber mit dem toten Führer. Hier spricht Elektra. Im Herzen der Finsternis. Unter der Sonne der Folter. An die Metropolen der Welt. Im Namen der Opfer. Männer ab. Ophelia bleibt auf der Bühne, reglos in der weißen Verpackung. Der Tod ist das Einfache. Sterben kann ein Idiot. Hier ist der Sprechfunk heute mit einer quasi Spezialsendung zu Ehren des 67. Geburtstages von Heiner Müller, der vor 10 Tagen gestorben ist. You sometimes wonder and you sometimes wonder. 10,000 Deutschmarks to hand me over. Oh, you sometimes wonder and you sometimes wonder. You can make a living sometimes wondering. mein emotionales Verhältnis zu dieser Grenze war eigentlich immer bestimmt von diesem Privileg und von der Tatsache, dass man, es gab da keinen Ausweichen. Als Mensch mit Dienstvisum, das hatte ich, die waren zwar immer relativ kurzfristig, aber es ging immer über ein Dienstvisum, ich hatte nie ein Privatvisum, ging man durch einen anderen Eingang am Bahnhof Friedrichstraße. Der Eingang für die Privatvisa war im Wesentlichen von Rentnern blockiert. Die standen da Schlange, also 80 Rentner, und der Dienstreisende ging da mehr oder weniger beschämt oder stolz durch den Dienstausgang. Das war das Problem. Und das habe ich eigentlich immer sehr stark empfunden. Andererseits finde ich den Umgang damit, also jetzt der Medien in Deutschland oder wo immer, mit diesem Privileg ein bisschen lächerlich. Ne? Mich erinnert das immer an, erstmal, wenn ich gesagt hätte, ich reise nicht, bevor nicht alle reisen können, hätte ich eine ganze Menge Dinge nicht schreiben können, die ich geschrieben habe, weil ich reisen konnte. Das hätte ich, und meine erste moralische Verpflichtung ist die meiner Arbeit gegenüber. Der Hauptpunkt ist, was spricht eigentlich gegen ein schlechtes Gewissen als Schreibimpuls oder als ein Schreibimpuls? Das gehörte zu der Erfahrung, zu diesem Erfahrungsdruck in der DDR. Und das schlechte Gewissen schärft auch den Blick für das eigene Bewusstsein oder Gefühlsleben und auch den Blick für gesellschaftliche Strukturen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben. Natürlich hatte man das, wenn man über diese Grenze ging, und daneben wurden die armen Rentner schikaniert. Das war unvermeidlich. Aber die andere Seite, es ist doch auch zwei Zitate dazu vielleicht. Es gibt in dem Eckermann, also Gespräche mit Goethe, gibt es eine merkwürdige Stelle, wo der Goethe dem Eckermann sagt, die Studenten in Jena demonstrieren, hieß das noch nicht, aber jedenfalls gab es da eine Studentenrevolte, eine kleine, und die Weber in Apolda hungern, aber ich muss die Iphigenie in Jampen setzen. Das ist die Situation eigentlich.